Begreif dieses Lied, damit du weißt, wer auf dich schießt. Denn wir pawn seit dem Release diesen Scheiß intensiv. Wenn du dein Leben liebst, wird es Zeit, dass du fließt. Und sogar die ganzen Hacker, alle Camper, die du siehst, alle Noobs, die es gibt, auch die Transen mit Cheats und die ganzen Genies, alle tanzen zu Beats der Grim Reapers und des bekannten MCs. Wenn du Warrock liebst, müsstest du uns eigentlich kennen. Fängt dein Keyboard an zu brennen und dein Mouse hat an zu klemmen, dann wann wir das, denn manchmal passiert das, wenn du einen von uns battlest und dich selber deklassiert hast. Kapier das, wir ruhen dich weg auf Marianne und Emblem. Wo ist der Rest von deiner Crew und deiner Gang, denn wir wollen, dass du verstehst und es allen erzählst. Wir sind Warrock und Mace, hier nur N und OBs. Wär besser, wenn du gehst, doch vorher hör dir diesen Rap an, weil wir dein kleines Backbone an deine Bases capturen. Wir sind zwar noch unten, doch in Zukunft schon bald oben. Haben in Warrock unseren Flash gefunden, fast so wie bei Drogen. Du weißt, dir hilft kein Aimbot und auch kein Mega-Jumpmann. Denn solche Bomben, die wir legen, kann nicht jeder planten. Es gibt immer wieder einen Dreck, sagt der Hex hat, ihr wollt von uns Respekt, dann doch bekommt ihr laufend Headshot. Wir sind wieder am Start, machen Jagd auf euch Cheater, ruhen die Liga, wir sind Skiller, spielen smarter, aggressiver als die anderen, doch mal wieder liegt die Wahrheit noch viel lieber, weil wir Warrock zelebrieren, nicht nur spielen und das sieht man. Baby, hör dir dieses Lied ab, pass gut auf und check den Beat mal. Du willst kein Schicker, also fangen wir uns auf keinen Beef an, denn unsere Crew, unser Clan, unser Skiller, Spieler und auch unser Leader machen die Grim Reaper unbesiegbar. Knie nieder vor dem Leader unseres heißgeliebten Clans, wenn Black Joker auf der Monitor erscheint, kriegst du Angst. Dein G36 hat dich wie sie auf Weitsicht, man ein Headshot und aus Weitsicht, drum versteck dich, wenn du kannst, dann frag dich aus Distanz. Unser Team Captain Colt, ihr müsst viel besser werden, wenn ihr ihn treffen wollt. Das heißt, wenn ihr nicht nett seid und down mit diesem Rap seid, geht ihr auf eure Website und fremd das Forum voll. Du kannst nichts gegen diesen Grim Reaper Rap tun, genauso wenig gegen unsere Mitspieler Black Dude. Wenn seine Mutter gerade mal nicht stresst, wächst PC, wird er jeden einzelnen von euch 10 einfach wegruhen. Und fängt dann Mr. Lalaman zum Ballern an, geht jeder drauf. Wenn Tastaturen kaputt gehen, dann sieht alles nach gezähter aus, mit vollen Magazin im Lauf gegen dich beim One und One bringt Hollow Man dein Herz zum Rasen wie beim 100 Meter Lauf. Wir sind wieder am Start, machen Jagd auf euch Cheater, ruhen die Liga, wir sind Skiller, spielen smarter, aggressiver als die anderen, doch mal wieder liegt die Wahrheit noch viel lieber, weil wir Warrock zelebrieren, nicht nur spielen und das sieht man. Baby, hör dir dieses Lied ab, pass gut auf und check den Beat mal. Du willst kein Schicker, also fangen wir uns auch keinen Beef an, denn unsere Crew, unser Clan, unser Skiller, Spieler und auch unser Leader machen die Grim Reaper unbesiegbar. Und brauchen wir mal Medic, dann gehen wir zu Alcatraz, er halt uns immer wieder, auch wenn du ihm Headshots verpasst. Und hast du gutes Gras, da ist Roman dir dankbar und zieht euch alle durch seine Pipe weg wie Skunkmann. Fängt dann erst der Punk an, muss Zeitbacher kommen. Mit ihm hätten wir die Wars ganz einfach gewonnen. Und ist Typen am Fighten, dann weißt du, wer die Bass rockt. Trifft immer wie ein Aimbot, wenn er nicht grad AFK zockt. Dann holen wir Mila Kato und er quasselt euch ins Koma und pwnt euch sogar vom PC seiner Oma. Und wenn du gerne abends zockst, dann kennst du unser Nubi, der dich laufend headshot, der du Warrock Azubi. Und ist Nubi gerade nicht da, gibt's ein Headshot von Sheepstar. Es folgt AK-47 Power am Fließband. Das war die Crew, was bist du? Wir sind unbesiegbar und check die Beats ab. Wir sind die Grim Reaper.